ein breites Grinsen im Gesicht, Schnurrbart und schwarzes Haar. Ich frage euch, wer kennt ihn nicht? Er steht in der seiner Bar. Wegen ihm, da kommen wir hierher, hier fühlen wir uns wohl. Ohne ihn, da wär die Kneipe leer, wir trinken auf sein Wohl. Es uns vergreifen wird, es uns vergreifen wird. Wie steht's bei euch? Hallo? Das ist peinlich, Panagos. Wo ist das Fall? Jo, komm, wir stören wir mal. Musst du das anhören? Musst du das eigentlich anhören? Stören wir mal schwimmen. Steht zum Überbrennender Rasen A 2-0. Komm, du schwimmst. Jeder steht 0-2.